So, bereit? Ja. Ja. Ja. Oh, ich bin so gut. Das ist aufregend, oh Gott. Kerzen brennen, Räucherstäbchen räuchern und die Mädchen tuscheln aufgeregt. Betsy, Britney, Beverly, Biggie und Betty haben sich nachts im Keller von Biggies Oma verschanzt, um eine geheime Zeremonie durchzuführen. Also taufe ich uns auf den Namen die Burleys. Schön. Endlich auch ein eigener Name. Wuhu. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber warum denn überhaupt die Burleys? Boah, Betty, das haben wir doch schon tausendmal durchgekaut. Unsere Namen fangen alle mit B an. Und unser Spitzname war die Girlies. Aber das klingt so tussihaft und deswegen haben wir das B davor gesetzt. Und schwupps hatten wir die Burleys. Wuhu! Darauf müssen wir erstmal anstoßen. Was ist das denn? Kindersekt? Ach so, na dann mal her damit. Wuhu! Und die Jungs sind toll und wir nennen sie Boys und deswegen sind sie die Toys. Toys are us. Stößchen! Was war das? Biggie, alles in Ordnung da bei euch? Oma, hast du es auch gehört? Jetzt mach doch mal die Tür auf. Das kommt da vom Fensterschacht her. Was? Ist das Alkohol? Wir müssen jetzt nach draußen und gucken gehen. Oma, hast du die Haustür schon abgeschlossen? Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Die Holländer ziehen hier ja im Moment wieder über die Dörfer. Dem Kleinen von der Schnitzelbrotz vom Hof nebenan, dem haben sie sein Bobbycard außer Einfahrt geklaut. Sei doch mal still, Oma. Psst, was ist das denn? Ein Schwein? Süß! Ja, komm. Ja, kommst du her da? Ja, ist ein Männchen. Ganz schön dürr. Und ganz schön haarig. Und nass? Dich machen wir erstmal sauber. Und wir nennen ihn Bob. Dein Ernst, Betty? Bob? Ja, voll gut. Endlich mal ein Junge mit B am Anfang. Ja, aber Momentchen mal. Wir können es doch nicht behalten. Es hat doch sicher einen Besitzer. Spaßbremse. Früher hatten wir auch Schweine. Lecker Rollbraten. Ja, aber wir müssen es erstmal behalten. Und dann bringen wir es morgen zur Polizei. Ja, das geht mir jetzt aber zu schnell. Oh, Britney, jetzt sei doch mal ein bisschen tierlieber. Soll Bob hier im kalten Regen weiter draußen rumirren? Es ist doch schon dunkel. Und die Holländer. Und die Holländer. Na gut, und wohin jetzt mit ihm? Er kann so lange bei mir im Keller bleiben. Magst du Rollbraten, Bob? Ja? Dann schnell wieder rein, ist doch uselig. Und dem Kleinen von den Schnitzelbrotz haben sie sein Bobbycar vom Hof geklaut. Es ist der nächste Tag. Die Jungs von der Pommes-Soko stehen wie immer vor Gerd Gimmels Imbissbude auf dem Marktplatz und futtern. Es ist kalt und alle sind dick angezogen. Ja, ja, ja. Nee. Machst du nix? Was ist denn los? Ach, nix. Nur so. Ist halt alles... Verrückt. Ja, alles verrückt. Da wird man schon mal schwermütig. Ich nicht, ich hab Nachtisch. Nachtisch? Jetzt sag nicht. Doch. Du hast dir echt eine Tafel Schokolade mitgebracht? Ja, soll ich hier verhungern oder was? Dumbo, du stehst an einer Imbissbude. Wegen dir habe ich schon keine Schnitzel mehr. Soll ich jetzt auch noch ein Schild aufstellen? Verzehr von mitgebrachten Speisen verboten? Ja, ich geb dir auch gut Trinkgeld. Seit wann? Hä? Was hast du denn? Ach, haben die das Rezept geändert? Wieso? Was ist denn? Das ist echte Dorstner Schokolade von Ferraro. Die kaufe ich immer. Und jetzt sind da so eklige Brocken drin. Nüsse? Das war Alpenmilch. Ich hasse Nüsse. Zeig mal her, Dumbo. Ja, kein Wunder. Da ist ja auch irgendwas mit eingepackt. Warte mal. Das hast du mitgegessen. Gib mal her. Was ist das denn? Was? Was? Oh! Dumbo! Was hast du? Das ist das Schokoticket. Da steht was drauf. Lass mich mal lesen. Ja, lies mal laut vor hier, komm. Moin und Gratulation zu deiner goldenen Eintrittskarte. Damit bist du einen Tag lang Gast in meiner Schokofabrik. Und ich werde dir alles zeigen. Wenn wir fertig sind, darfst du so viel Schokoladentafel mitnehmen, wie du willst. Und im Laden zeigst du nur dein Schokoticket vor und bekommst alles von Ferraro für lau. So, komm einfach am 3. Dezember um Punkt 12 Uhr zu meiner Fabrik und bring deine Karte und einen Erwachsenen mit. Hau rein. Dein Fritz Ferraro. Ja, Glückwunsch, Dumbo. Danke. Der Dumbo, du. Das ist schon ein Glückspilz. Gut. Der muss ja echt cool sein, der Ferraro, habe ich gehört. Und so, wie der redet? Ja, alles schön und gut. Der 3. Dezember ist nur leider schon morgen. Und Dumbo, hast du irgendeinen Erwachsenen, der mitkommen kann? Deine Eltern? Nein, die sind ja immer auf Geschäftsreise. Die Burleys sind ausgeschlafen und haben Bob bei Biggies Oma abgeholt. Sie besorgen bei Fettnapf eine Leine für das Tier und beschließen ebenfalls, Gerd mit Biggies Oma und Bob einen Besuch abzustatten. In der Stadt ziehen sie die Blicke auf sich. Die neue Jeans bringt's aber, so wie die alle gucken. Schon klar. Vielleicht ist es ja auch wegen deiner riesigen neuen Brille. Sehr sexy. Also ich glaube ja eher, das ist wegen dem Schwein. Nein, nicht im Ernst. Ey, Mädels. Guck mal, da sitzt Helge mit seinen Pennerkumpels. Das heißt obdachlosen Kumpels. Vielleicht weiß der ja, was mit dem Schwein anzufangen. Bestimmt. Das sind bestimmt die Holländer. Uselig sehen die aus. Na ihr? Lange nicht mehr gesehen. Biggie, bist du jetzt Miss Piggy? Das hier sind Rudi und Heinz Peter. Ey, du! Ich? Du bist wunderschön. Ich muss mich für meine Kollegen entschuldigen. Was habt ihr mit dem Schwein vor, meine kleinen Freundinnen? Ich ist besser. Ja, ist gut jetzt, Rudi. Ich mit Pommes. Nix da, es geht nix über einen leckeren Rollbraten. Die beiden sind ein bisschen, ihr wisst schon. Betrunken. Voll wie die Haubitzen. Wahrscheinlich vom Geneva. Da seht ihr, Mädchen, was der Teufel Alkohol am Menschen so alles anrichten kann. Also was ist mit dem Schwein? Wir haben's gefunden. Er ist Bob. Kannst ruhig Bobby zu ihm sagen. Gefunden? So. Kannst du irgendwas damit anfangen? Ich meine, kennst du diese Schweinhilge? Oder haben Sie irgendwo ein Bobbycar rumstehen sehen? Nein, tut mir leid. Dieses Schwein ist mir nicht bekannt. Schade. Oh, Verzeihung. Aber... Ja? Zufällig habe ich vor ein paar Tagen mit meinen Freunden Rudi und Heinz Peter hier einen Schweinesong geschrieben. Wollt ihr ihn hören? Also eigentlich... Na gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Rudi, Heinz Peter, es geht los. Der Schweineblues. Legt den Hut raus, Jungs. Jo. Bin, startklar. Okay. Der Bauer ließ es frei. Tage kommt ein Schwein vorbei, der Bauer ließ es frei. Wir lagen auf der Wiese und haben uns gebräunt. Ich esse so gerne Schweinefleisch, deshalb ist es mein Freund. Mein Freund, das Schwein ist tot. Mein Freund, das Schwein ist tot. Mein Freund, das Schwein ist tot. Mein Freund, das Schwein ist tot. Es schmeckt so fein, das Wurstbrot. Mein Freund, das Schwein ist tot. Die Penner haben doch Geschmack. Wurstbrot, herrlich. Und so gesund. Ja, wir müssen dann auch mal. Ja, ja. War schön mit euch. Ja, dann noch viel Spaß. Glück mit dem Schwein, ne? Ja, ja. Haut rein. Ciao. Und kommt mal wieder vorbei, wenn ich behilflich sein kann. Ja, top Milch. Ja, kannst du laut sagen, ne? Ja. Da kommt sie wieder. Top Braut, ey. Ja, kannst du laut sagen. Hallo? Die Tage kommt ein und vorbei. Der Hundehalter ließ ihn frei. Er kackte auf die Wiese. Das war eine Schweinerei, eine fiese. Die Burleys sind an Gerds Bude angekommen. Dort stehen immer noch die Jungs. Dumbo allerdings hat sichtlich Mühe, stehen zu bleiben. Dumbo darf zu Ferraro in die Fabrik? Ja, aber was habt ihr Mädels mit dem Schwein vor? Wir heißen Burleys und das ist Bob. Und Bob ist uns zugelaufen. Wir versuchen, seinen richtigen Besitzer zu finden. Und wenn wir ihn nicht finden, bleibt Baby Bob bei uns. Bei uns? Hallo, Gerd. Moin, Petra. Gerd, was ist das für ein Schwein? Gerd, was ist das für ein Mädchen? Ich weiß, wer das ist. Das ist Petra. Und sie ist unsere Schülersprecherin. Stimmt. Ja, ganz recht. Euch kenne ich ja aus der Zeitung. Ihr spielt immer Detektiv oder so. Wie dem auch sei. Gerd, es macht nicht gerade einen hygienischen Eindruck, wenn ein Schwein vor deiner Tür steht. Noch dazu eine Horde Kinder. Machst mir zwei Frikos, ne? Ja, mal ganz langsam. Wir haben Bob gefunden und du bist selber noch ein Dann Kind. Dann bringt ihr Bob besser schnell hier weg. Sag mal, was spielst du dich denn so auf hier? Ich spiele mich nicht auf. Ich sorge nur für Recht und Ordnung. Wisst ihr, das ist mein Job. Und euer doch auch irgendwie, oder? Ja, aber wir dürfen das wenigstens außerhalb der Schule. Und außerdem ist Bob stubenrein. Der war die ganze Nacht im Keller von unserer Oma. Ja, genau. In meinem Keller hat ein Rollbratenbrötchen gefuttert und sich dann gemütlich in die Decke in seinem Körbchen eingerollt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das glaube ich. Hier, Petra. Deine zwei Frikadellen. Und jetzt zisch ab, du Streberin. Ich behalte euch im Auge. Wir behalten dich im Auge. Wer hat die Irre denn gewählt? Ob die hier wirklich nur Frikadellen wollte? Mann. Ja, ist wie mit den richtigen Politikern. Nicht, dass sie uns schon länger hinterher schnüffelt. Ja. Und wen nehme ich jetzt mit in die Fabrik? Also, ich hätte da eine Idee. Wir sind ganz Ohr. Ja, ich begleite Dumbo. Er hat ja sonst keinen, ne? Nett von dir, aber wer schmeißt dann den Laden hier? Naja. Ihr. Interessante Idee. Also, ich würde es Dumbo und Gerd zuliebe machen. Ich auch. Wir müssen nur sehen, dass wir Bob bis dahin untergebracht haben. Ja, noch eine Nacht in meinem Keller geht nicht. Laut Mietvertrag ist Schweinehaltung ausdrücklich untersagt. Ja, dafür gehen wir doch gleich zur Polizei. Super. Ha, dann ist ja alles geklärt. Ich nehme mir morgen den halben Tag frei und ja, in der Zeit kümmert ihr euch um die Bude. Aber wie? Wie? Tja, wie lange wird der Friteusenkorb geschüttelt? Ja, also... Wie lange muss so ein Schnitzel brutzeln? Tja, Schnitzel sind doch gar nicht mehr da. Und die ganzen Preise, die müssen wir auch noch lernen. Ich kenne nur die 3,50 für Currywurst, Pommes, Mayo. Pass auf, ich mache euch einen Zettel fertig. Preise stehen ja da über der Arbeitsfläche. Da oben. Morgen um 11 treffen wir uns an meiner Bude. Ich schließe euch auf und nehme Dumbo mit, okay? Na gut. Oh, danke. Ihr kriegt auch alle Schokolade ab. Das aus deinem Mund. Nachdem bei Gerd alles geklärt ist, flanieren die Burleys mit Oma und Bobby durch die Dorstener Innenstadt hin zum Polizeirevier. Die fünf rechnen fest mit der Hilfe der holländischen Ersatzkommissarin Grietje van Spack. Aber... Die Tür ist ja abgeschlossen. Was? Frechheit. Wo sind die denn alle? Da röchelt nur die alte Kaffeemaschine. Lange können die noch nicht weg sein. Hallo? Wart mal, Betsy. Hier hängt ein Zettel. Was? Zeig mal. Ist was mit Edding drauf gekritzelt. Wichtiger Außeneinsatz mit allen Dienststellen. Sie erreichen unsere Kollegen aus Schermbeck unter 02853 957280. Sind die bekloppt? Was ist denn jetzt schon wieder los, dass die mit allen rausgerückt sind? Für die Weihnachtsfeier ist es ja noch zu früh. Ich denke, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mit Bob im Bus nach Schermbeck zu fahren. Jetzt noch? Ach Quatsch, wir nehmen morgen Vormittag den SB28 um 11.06 Uhr. Da kenne ich den Busfahrer. Und Gerds Bude? Das kriegen die Jungs schon alleine hin. Und überhaupt, Was sollen wir da morgen zur 9 hinter der Theke stehen? Wir könnten vorher auch noch zum Fundbüro. Ich schreibe Larry schon mal eine SMS. Klar. Für Dumbo und Gerd ist der große Tag gekommen. Gespannt warten sie vor der Ferraro-Fabrik, die seit jeher an der Baldurstraße steht. Dumbo zittern die speckigen Knie angesichts dieses riesigen Gebäudes mit den vielen Türmchen und Schornsteinchen. Und dieser Schokoladenduft. Ganz schön aufregend, was, Dumbo? Mhm. Und guck, die ganzen anderen Familien hier. Die Kinder haben auch alle ein Ticket erwischt. Ja, ganz schön dick alle. Und die Presse ist auch da. Und der Bürgermeister. Hallo. Hallo. Ja, auch ganz schön dick, ne? Wann geht das denn los? Ja, eigentlich ist jetzt Punkt... das Tor öffnet sich. Es geht los. Endlich. Sicherheitsmänner kontrollieren die goldenen Tickets... Und die Besucher dürfen passieren. Dumbo platzt fast. Vor Spannung. Er betritt den Ort seiner Träume. Vor einer Tür mit der Aufschrift Büro steht ein großer Mann im weißen Anzug. Er hat eine ordentlich gelegte Frisur und mehrere silberne Ringe an den Fingern. Es ist Fritz Ferraro. Herzlich willkommen. Tag. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Grüße Sie, Herr Ferraro. Hallo. Wunderbar. Wir starten. Das hier ist mein Büro. Das hier sind die Vorratsräume. Und das hier ist die Schokopumpenhalle. Und zu guter Letzt kommen auf diesem Laufband die fertigen Schokoladentafeln angefahren. Mmh. Oh, köstlich. Noch Fragen? Ja, Herr Ferraro, wie ist das denn mit Ihrer Schokolade? Ist der Kakao fair gehandelt? Lieber Herr... Waldorf. Ja, lieber Herr Waldorf. Ach, ich darf doch Wali sagen, oder? Ich kann dir versichern, Wali, du wirst keine fairere Schokolade finden als die von Ferraro. Und das schmeckt man doch auch, oder? Ja! Köstlich. Das macht wirklich Spaß mit euch. Zum Abschluss habe ich mir noch etwas ganz Besonderes überlegt. Wir gehen jetzt zu meinem langjährigen Mitarbeiter Fifi Bert Molch. Er ist Chefkreateur in diesem Hause. Man könnte meinen, ich hätte mir diese ganzen exquisiten Schokoladensorten ausgedacht. Aha, aber nein, es war Monsieur Molch. Wow. Ja, ist schon, ne? Oh, cool. Die Gruppe folgt Ferraro in das laborähnliche Büro, in dem Fifibert Molch Schokolade kreiert. Molch sieht fast so aus wie der verrückte Professor. Fifi, wir sind da. Herzlich willkommen. Ich bin Fifibert Molch, Chefkreateur in diesem Hause. Ich erfand seinerzeit Sorten wie Taubenuss, Fenchel krokant und Ente zartbitter. Das ist die beste. Ohne Fifi wäre ich heute nicht der Ferraro, der ich bin. Wie lange arbeiten Sie bereits hier, Herr Molch? 20 Jahre, 10 Monate und 19 Tage. Fifi ist ein Genie. Ich wundere mich immer wieder, wie viel höhere Mathematik in so einem Täfelchen Schokolade steckt. Ich sage immer, dass es nicht einfach irgendwelche Täfelchen sind. Es sind Genussmittel. Sie stehen für gute Laune, Luxus und Lebensfreude. Der würde seinen Beruf wohl am liebsten heiraten. Niedlich. Derweil an Gerds Bude. Fuzzi, wo bleiben denn jetzt die ganzen Pommes? Ich dachte immer, du wärst so intelligent. Na und? Aber an einer Fritteuse verzweifelst du. Lass mich mal machen. So gesehen ist die Pommes-Soko eher nichts für dich. Was? Und hier eine Ladung Süßigkeiten für dich. Und für dich. Und für die... Hey, dich kenne ich doch. Mich? Ja, du bist Dumbo, richtig? Ja. Hä? Du hast uns doch immer Liebesbriefe geschickt. Hier, Süßigkeiten für dich. Oh. Was fällt der denn um? Das war zu viel für ihn. Ist sein größter Traum hier, wissen Sie? Oh, ich fühle mich geehrt. Aber der Junge sieht echt nicht gut aus. Hallo, ist hier irgendwer Arzt? Warten Sie, ich habe Globuli hier. Die sind gegen Kreislaufbeschwerden. Die Börlis sind wie geplant mit Schweinchen Bob nach Schermbeck gefahren. Sie betreten die Polizeiwache. Muss man hier vorher anrufen? Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe mich schon um den Busfahrer gekümmert. Hallo? Kommt, wir setzen uns hier erstmal auf die Stühle. Ja. In der Zwischenzeit hat Dumbo sich wieder aufgerappelt. Er verabschiedet sich von seinem großen Idol und verlässt, zusammen mit Gerd, wehmütig die Fabrik. Gleich sind sie zurück an Gerds Frittenbude. Kurzweilig, aber gut. Was der da für Maschinen hat. Ich mit denen in meiner Bude und... Ich? Hey. Wieso denn ich? Was ist denn da los? Du warst an der Fritteuse. Und? Die Pommes waren schwarz. Ja, die Würstchen doch auch. Ja, weil ich dir an der Fritteuse helfen musste, die du nicht bedienen kannst. Sag mal, was ist denn hier los? Und wie sieht's denn hier aus, Freunde? Gerd, was machst du denn schon hier? In Schermbeck. Oh, da kommt einer. Was machen Sie denn hier mit diesem Schwein? Das ist Bob. Wir haben ihn gefunden und wir wollen versuchen, seinen richtigen Besitzer zu finden. Hören Sie, Officer, er ist uns praktisch zugelaufen. Officer? Und dann meinen Sie, bleibt das Schwein so lange bei uns? Naja, kommen Sie erstmal mit in mein Büro. Wir können spaßeshalber ein Schweinfundformular ausfüllen. Au ja. Wieso sitzt der uns? Keine Ahnung. So. Polizist Spießburg legt ein Blatt Papier in die Walze seiner Schreibmaschine ein. Seine schmale Brille hat er tief auf der Nase sitzen und sein Mund ist unter dem Schnäuzer erwartungsvoll gespitzt. Oder ist es Spott? Also. Also, das ist Bob. Er ist ein Schwein. Geschlecht? Männlich. Alter? Unbekannt. Wohnort? Auch. Wir wollen langsam mal wissen, wo er herkommt. Ist der nicht süß? Aber ich habe ja schon vorsichtig angedeutet. Hier bleiben kann er nicht. Unsere Wache ist zwar manchmal ein Saustall, aber so geht es nun auch nicht. Boah, das wollen wir doch auch gar nicht. Wir würden uns sogar um ihn kümmern. Wo haben Sie das Schwein denn überhaupt gefunden? Bei meiner Oma. In Dorsten. In Dorsten? Ja? Ja. Darf man dann mal fragen, was Sie hier in Schermbeck überhaupt machen? Naja, also... Unverschämtheit! Raus! Aber... Wir wollen uns hier in Schermbeck doch nicht mit solchem Vierlefanz aus Dorsten abgeben. Hier ist noch alles in Ordnung. Überstürzt haben die Börlis die Schermbecker Polizeiwache verlassen. Mit dem Bus sind sie zurück nach Dorsten. Erstmal eine Pause. Ja, sag mal, und die Fritteuse sieht ja aus. Der Boden ist auch total fettig. Ich hab euch zwar selbst überredet, aber Freunde, also jetzt geht's wirklich zu weit. Was ist denn da los? Die Jungs haben wohl ein bisschen Scheiße gebaut. Ha, und wie? Und in so kurzer Zeit. Ja, sorry, Gerd, aber wir stehen ja sonst auch immer nur vor der Bude. Ich kannte deine untere Hälfte gar nicht. Entschuldigung, Gerd. Mann, du. Ja, okay, angenommen. Aber, Freunde, das macht dir alles schön sauber. Aber hundertprozentig. Ich helfe auch. Und jetzt Süßigkeiten für alle. Wuhu! Hört, hört. Wo sind die denn? Oh, ich glaube, ich weiß wo. Bob, nein, aus. Nicht an unseren Süßigkeiten schnüffeln. Das Vieh hat die ja schon ausgepackt. Das ist kein Vieh. Bob, der wirkt so komisch. Warum dreht er sich denn jetzt im Kreis? Jetzt ist er tot. Jetzt ist er mausetot. Langsam, der scheint irgendwie nur ohnmächtig zu sein. Hallo. Ja, jetzt seid dann los, Mädels. Sei doch mal ein bisschen mitfühlender, Gerd. Ich sehe eine flache Atmung. Meine Schokolade. Ja, mit der stimmt was nicht. Bob brauchte ja nur dran zu riechen und schon ist er umgekippt. Zeig mal. Dumbo. Die kam doch frisch aus der Fabrik. Och, ey. Jetzt riecht der auch noch dran. Schluss jetzt! Weg mit der Schokolade! Da stimmt irgendwas nicht. Wir müssen den Tierarzt rufen. Und was ist mit Dumbo? Das Hausschweinchen ist die domestizierte Form des Wildschweins. Ja. Bob steht schon wieder auf. Ja, Bobby, Bobby, Bobby. Ja, bist du wieder wach? Ja, fein. Die Schokolade ist ja wie eine Droge. Dumbo wird ganz high und Bob ist umgekippt. Jetzt verträgt Dumbo also schon mehr als ein Schwein. Der hat doch nur dran gerochen und spinnt schon. Schweine haben einen besonderen Geruchssinn. Und die Nase? Die Nase ist eine Steckdose, seht ihr? Leute, da spitzt sich mir ein bisschen sehr zu hier. Was ist mit dieser frischen Schokolade? Und wo kommt dieses Schwein her? Das ist mir zu unstrukturiert. Klar, dass du dann so durchdrehst. Ja, ich habe die ganze Zeit geahnt, dass mit diesem Ferraro was nicht stimmt. So ein Verbrecher doch. Ich will ja einfach nur wissen, was los ist. Die Schokolade rührt mir keiner mehr an. Vielleicht handelt es sich hierbei um einen gezielten Pommes-Soko-Anschlag. Seine Tüte könnten wir auch für Bob gerade mal gebrauchen. Der hat nämlich eben Schweinerei. Am nächsten Tag treffen sich die Burleys und die Pommes-Soko wieder an Gerds Bude. Die Jungs schrubben. Die Ereignisse vom Vortag bieten immer noch genug Gesprächsstoff. Stoff? Ich sag's euch, da sind irgendwelche Drogen drin. Ferraro will die Leute abhängig von seiner Schokolade machen. Zum Glück hat keiner die Schokolade gegessen. Wartet doch erstmal den Anruf von Gritja ab, was das Labor sagt. Ja, irgendwas war da auf jeden Fall drin. Das hätte der keinem verkaufen können. Gonzo, du, da hinten in der Ecke ist auch noch alles voll Fett. Siehste? Da. Wo kein Licht hinfällt. Ja, genau. Ja, da. Hatte dein Schnüffeln von gestern eigentlich noch irgendwelche Nachwirkungen, Dumbo? Nö, eigentlich nix. Ging mir ziemlich gut. Und euer Schwein? Gibt's was Neues? Nö. Mich würde aber mal interessieren, wer die Frau da hinten ist. Die beobachtet uns die ganze Zeit vom Marktplatzcafé aus. Was? Uns auch? Nee, nur uns Mädels. Ich meine die Burleys mit dem Schwein. Vielleicht kennt sie Bob. Also, ich muss sagen, die sieht viel zu fein aus, als dass sie sich mit Schweinen beschäftigen könnte. Jetzt trinkt sie einen Schluck Milchkaffee. Wer will das wissen? Yippie, das ist Kommissarin Griet hier. Hallo? Hallo, Fuzzi. Hallo. Wie lautet das Ergebnis, Frau Kommissarin? Mal nicht so hastig, Kleiner. Du hattest ziemliches Glück. Wenn die Kollegen aus dem Labor Schokolade bekommen, hat sie meistens Vorrang. Wie praktisch. Also? Eure Schokolade ist tatsächlich vergiftet worden. Mit einer ziemlich hohen Dosis Lythanol. Die muss mit dem großen Schokokessel gewesen sein. Nicht verwunderlich bei diesen Reaktionen. Wir sagen Ferraro direkt Bescheid. Lythanol, was ist das für ein Teufelszeug? Ein Stoffgemisch. Man könnte es als Designerdroge bezeichnen. Designerdroge, ja? Ja. In was seid ihr da wieder reingeraten, Fuzzi? Das erklären wir Ihnen, wenn es Gib so... Gib mir mal das Handy, Fuzzi. Frau von Spack? Ha? Wo waren Sie vorgestern Nachmittag? Es war keiner auf der Wache. Das war unverantwortlich. Weißt du, Mädchen, manchmal haben wir eben Besseres zu tun, als uns mit euren Problemchen rumzuschlagen. Und das wäre? Auch wenn dich das nichts angeht. Öffentlichkeitsarbeit. Die bekannte Journalistin Brigitte Hauptseit von Magazin Lokalgelüste hat uns besucht. Vorgestern Nachmittag hatten wir Fototermin. Ach, und übrigens, was macht ihr mit diesem Schwein? Das ist schon zum Talk of the Town geworden. Das ist ja ungeheuerlich. Hier, Fuzzi, dein Handy. Die Frau hat doch einen Dachschaden. Apropos Frau, die vom Café kommt genau auf uns zu. Interessant. Nach dem Café eine Currywurst. Die hat aber Stil. Guten Tag. Hallo. Sie wünschen? Ach, danke, ich möchte hier eigentlich gar nichts essen. Ah. Wie können wir Ihnen denn helfen? Auch du, Jüngelchen, kannst mir nicht helfen, aber ihr, Mädels. Wir sind die Burleys. Das dachte ich mir schon. Ich habe von euch gehört, von dieser Holländerin. Ach, entschuldigt, ich bin Brigitte Halbseit, Journalistin. Ich arbeite beim Magazin Lokalgelüste. Ach, Sie sind das? Ja. Ihr fünf zusammen in eurem Revier, das gefällt mir. Ah, Frauenpower, super Story für die Lokalgelüste. Aber was soll denn das eigentlich mit diesem Schwein hier? Das ist Bob. Er begleitet uns. Er ist praktisch unser derzeitiger Fall. Wir versuchen herauszubekommen, wem er gehört. Wäre es möglich, dass ich euch dabei begleite? Ich bin nämlich eigentlich gerade hier, um für einen Bericht über die Polizei zu recherchieren. Ach, die Schnarchnasen. Das Einzige, was bei denen läuft, ist die Kaffeemaschine. Gut, dass es uns gibt. Die Pommes-Soko und die Burleys? Ja, ganz recht. Also Lust auf ein bisschen Aufmerksamkeit in Lokalgelüste? Was springt dabei für uns raus? Naja, Aufmerksamkeit halt. Okay, Deal. Vortrefflich, ihr Burleys. Das hier sind übrigens unsere Kollegen, die Jungs von der Pommes-Soko. Das ist Larry. Ja, sehr erfreut. Können wir nicht gleich mit der Zusammenarbeit beginnen? Ich helfe euch natürlich ganz gerne bei den Ermittlungen, wenn ihr wollt, natürlich nur. Wir Frauen müssen einfach zusammenhalten. Das scheint Ihnen ja wichtig zu sein. Mit all meinen Artikeln will ich das Frauenbild hier in der Region stärken. Emanzipation, Emanzipation, das ist das Wichtigste im Leben einer Frau. Wofür brauchen wir schon Männer, ne Mädels? Aber so ist es doch. Diese Burleys hier haben sich ganz ohne ihre männlichen Freunde nach vorne gekämpft. Im Gegenteil, die Jungs hier waren sogar immer nur ein Hindernis, weil sie immer versuchten, erfolgreicher zu sein. Unverschämt halt. Sieh es, wie du willst. Starten wir, Mädels. Prima, los geht's. Ja, wir müssen dann auch los. Ja, müssen los. Tschüss, Gerd. Tschüss, Jungs. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Larry. Gar nicht lange aufregen. Wir lösen unseren Fall einfach so hervorragend, dass wir alle Aufmerksamkeiten einstreichen. Dann fangen wir am besten gleich mal an. Wir fahren jetzt direkt zur Fabrik. Ferraro muss wissen, dass jemand Glutanol in seine Schokolade kippt. Und was, wenn er es selbst war? Tja, dann kriegen wir das auch raus, oder? Sicher, ihr macht das, ganz ehrlich. Mir gefällt das auch nicht, wenn die Mädchen bevorzugt werden. Ich habe eine Schwester... Und die hat die Schnapsfabrik von meinen Eltern geerbt. Ja, irgendwie ungerecht. Aber ich habe mir den Imbiss hier ganz alleine hart erarbeitet. Und mir geht's super. Und außerdem hattet ihr zuerst die Idee, Detektiv zu spielen. Wir spielen ja nicht bloß. Wenn wir Ferraro seine vergiftete Schokolade verkaufen ließen, dann würden wir spielen. Und zwar mit Menschenleben. Mit Dumbos Schokoticket kommt die Pommes-Soko ganz einfach in die Fabrik. Zufälligerweise rennen sie Fritz Ferraro direkt in die Arme. Hey, hey, hey, hey, hey, wo wollt ihr denn hin, meine Süßen? Dass du nochmal zurückkommst, hätte ich mir ja denken können, Dumbo. Dumbo? Ja, meine ich doch. Hast du deine Freunde mitgebracht? In der Tat. Allerdings bilden wir zusammen die Pommes-Soko. Wir sind Detektive. Klingt außergewöhnlich. Seid ihr jetzt auch die Schoko-Soko? Sagen Sie, Herr Ferraro, ist Glutanol ein normaler Inhaltsstoff in Ihrer Schokolade? Hä? Larry, Gonzo, Dumbo und Otti können sich entspannen. Denn ab jetzt erzählt Fuzzi in aller Ausführlichkeit, was passiert ist. Als Fuzzi geendet hat, springt Ferraro auf und läuft hektisch durch sein Büro. Dass das klar ist, damit habe ich nichts zu tun. Warum sagt mir diese Kommissarin nicht direkt Bescheid? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ist auch besser so. Wenn die Polizei ermittelt, ist das schlechte Publicity. Wir müssen sämtliche Produkte bis auf Weiteres aus dem Verkehr ziehen. Wir müssen den Vertrieb stoppen. Oh Gott! Und wir müssen die Leute warnen, übers Radio und Fernsehen. Wir haben höchstens 24 Stunden, sonst kann ich dicht machen. Radio Fest Nachrichten. Um 16 Uhr mit Matthias Rode. Guten Tag. Der Dorstener Süßwarenhersteller Ferraro hat seine Produktion bis auf Weiteres eingestellt. Sämtliche Produkte sind aus dem Verkehr gezogen worden. Außerdem hat Fritz Ferraro darum gebeten, alle Schokoladentafeln ungeöffnet wegzuwerfen. Gründe für die Maßnahme wurden nicht genannt. Das Dorstener Familienunternehmen gibt es schon seit den 60er Jahren und hat sich auch international einen Namen gemacht. Ferraro gehört zu den erfolgreichsten Betrieben in der Stadt. Der Sorgerechtsstreit um den Förderverein Mist, des Dorstener Mist, Freibades Mist. Weitet sich aus. Ich muss schnellstens dahinter kommen, wer mir da Böses will. Sie meinen wohl, wir müssen das schnellstens herausfinden. Ja, ja. Das lässt sich einrichten. Was soll ich denn jetzt für Schokolade essen? Gar keine. Herr Ferraro, würden Sie uns bitte einmal die Halle mit den Kesseln zeigen? In der Zwischenzeit lassen sich die Mädels von der Reporterin Brigitte Halbseit in ihrem Fall helfen. Wo fahren wir jetzt nochmal hin? Ach, Mädels, was ist mit eurem Schwein? Wo könnte es herkommen? Das fragen wir uns auch die ganze Zeit. Und wo trifft man Schweine für gewöhnlich an? Ah, auf dem Bauernhof. Prima. Wir klappern jetzt die Höfe in der Umgebung ab. Brillant. Nicht wahr? Während die Mädchen erfolglos die ersten Bauern abklappern, verlassen die Jungs die Kesselhalle der Ferraro-Fabrik. Ich kann mir das nicht erklären. Fritz, was habe ich da im Radio gehört? Wir produzieren nicht mehr. Wie du hier drin unschwer erkennen kannst, nein. Jungs, das ist unser Chefkreateur Pfiffibert Molch. Dumbo kennt ihn schon. Hallo. Hallo, Herr Molch, ich bin Ihr größter Fan. Erinnern Sie sich noch an mich, Dumbo? Klar, du bist doch das fette Schwein, das... Pfiffi? Ja, ja, schon gut. Schweine sind ja auch eigentlich ziemlich süß. An Karneval verkleide ich mich auch immer als Schwein. Fritz, was ist das hier? Verliere ich jetzt meinen Job? Nicht, wenn wir rauskriegen, wer Gift in unsere Schokolade mischt. Gift? Ja, Gift. Und zusammen mit diesen Jungs finde ich raus, wer dahinter steckt. Gute Laune, Luxus, Lebensfreude. Und weg ist er wieder. Hat ihn wohl schwer getroffen. Ein Genie, was Erfindungen angeht. Aber ein ziemlicher Idiot im wirklichen Leben. Das habe ich gehört. Die Mädchen haben alle Bauern unter die Lupe genommen. Immer noch ohne Erfolg. Ja, tolle Idee, Frau Halbseit. Ja, ich geb's ja zu. Moment. Was? Ganz ruhig, Bob. Bauer Oswald. Hä? Den haben wir noch nicht. Stimmt, der stand mit seinem Großmastbetrieb in der Dorstner Zeitung. Gut, dann fahren wir jetzt dahin. Wo ist sein Hof? Das mit den Kesseln hier führt doch zu nichts. Du hast recht, Gonzo. Unser Täter hat ganze Arbeit geleistet. Keine Spur. Ganz genau. Keine Spur? Mann, sind wir blöd. Herr Ferraro! Ja? Was hat der wieder vor? Da oben sind Überwachungskameras. Haben Sie das etwa vergessen? Ja, du bist ein Genie, Junge. So einfach kann's sein. Wenn unser Giftmischer aber präzise gearbeitet hat, gibt's diese Bänder gar nicht mehr. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir sehen uns jetzt sofort die Bänder an. Brigitte Halbseit und die Burleys sind an Bauer Oswalds Megahof am Polsumer Weg angekommen. Boah, das ist ja ein Megahof. Kann ich euch helfen? Zuerst machen Sie mal bitte den Motor aus. Was? Motor aus. Ja, ja. Hallo? Wo wollen Sie denn hin? Ihr merkt schon, der hat was zu verbergen, ne? Ah, das sind die letzten 3 Tage im Schnelldurchlauf. Der Kessel von oben. Der dreht sich ganz normal. Die Zutaten kommen wie gewohnt aus den Röhren. Und werden ge... Stopp! Da war was. Wo? Da, ganz kurz. Lassen Sie mich mal zurückspulen, Herr Ferraro. Ja, hier! Da war es. Jetzt nochmal in langsam. Da ist wirklich einer. Mit Schweinemaske. Der Typ ist bestimmt gemeingefährlich. Seht ihr? Da, jetzt kippt er einen Sack mit kleinen durchsichtigen Kristallen rein. Lythanol. Nur die Notbeleuchtung ist an. Jemand muss sich also abends Zutritt zu meiner Fabrik verschafft haben. Ganz genau. Komisch. Was ist komisch, Dumbo? Genauso eine Maske lag bei Fifibert Molch in der Schreibtischschublade. Was? Der verkleidet sich doch auch gerne mal als Schwein. Ja, die Schublade war ein bisschen auf. Ich konnte das sehen. Hervorragend, Dumbo. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Du meinst, wir haben unseren Mann? Natürlich, los! Was war das? Das war der Molch. Er hat uns belauscht. Und er flüchtet. Ach du Scheiße. Los, hinterher! Herr Oswald, kennen Sie dieses Schwein? Hä? Nee. Ist mir nicht bekannt. Meine Schweine sind auch alle Mastschweine. Die sind viel besser genährt. Und deswegen haben Sie Bob laufen gelassen? Nur weil er schlank sein wollte? Sie sind ein Tierquäler. Sehr gut, Burleys. Ihr habt doch gar keine Beweise. Wohl. wir haben welche. Wir machen sie fertig. Warten Sie nur ab. Wenn ihr Beweise habt, könnt ihr wiederkommen. Papi, sind die Hühner schon gefüttert? Petra! Was macht ihr denn hier? Wer ist das Mädchen, Burleys? Das ist unsere Schulsprecherin. Du bist Oswalds Tochter? Petra, halt's Maul! Egal, was du sagen willst, wir haben das Recht zu schweigen. Ihr seid das Schwein ja immer noch nicht losgeworden, Mädchen. Wie schade. Halt den Mund, blöde Kuh. Blöde Sau. Ich wusste die ganze Zeit, dass mit dir was nicht stimmt, du Bauerntrampoline. Sind die Hühner gefüttert, Vati? Keine Sorge. Burleys, die machen wir fertig. Der Molch ist inzwischen tatsächlich vom Firmengelände geflüchtet. Er rennt zu seinem Auto, steigt ein und fährt los. Er fährt los! Da ist er doch sonst gar nicht der Typ für. Los, steigt in mein Auto, wir müssen ihn verfolgen. Geil, ein Ferrari! Die Pommes-Soko steigt in Fritz Ferraros roten Ferrari und fährt los. Nachdem sie vom Fabrikgelände gefahren sind, sehen sie Molchs gelben Kleinwagen. Er sitzt in einer Ampelschlange fest. Da ist die Ampelschaltung in Dawson endlich mal zu was zu gebrauchen. Den hole ich mir. Die Ampel wird grün. Yeah. Ja, ja. Vorsicht, der Bus. Schon gesehen, aber wo ist Fifi? Der ist verschwunden. Er muss links abgebogen sein. Mist. Zack, zack. Verdammt, ich sehe ihn immer noch nicht. Ach, der kann doch nicht weg sein. Ferraro, halten Sie an. Was? Da am Bürgersteig ist Helge, der stadtbekannte Musikpenner. Vielleicht hat er gesehen, wo Molch hingefahren ist. Helge, steig ein. Geil, ein Ferrari. Na, alles Taco, schmucker Schlitten. Die Tage kommt ein Ferrari vorbei. Der Ferrari-Händler ließ ihn frei. Wir haben keine Zeit für Mätzchen. Deine Karre, Chef. Helge, hier ist gerade ein gelber Kleinwagen vorbeigefahren. Hast du den gesehen? Klar, da sitzt so ein verhutzelter Professor am Steuer. Genau. Wohin ist er? Hier bei der Gabelung rechts rein. Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Also, Chef, ich muss schon sagen, dein Fahrstil gefällt mir. Danke. Sehr gut, ich hab ihn wieder. Juhu. So schnell kommt er mir nicht mehr davon. Gleich kommt eine Landstraße. Ja, machen Sie ihn fertig. Schön hinten reinfahren. Seid ihr bekloppt? Wir müssen Gretje anrufen. Wenn Sie sich nicht wieder blöd anstellen, haben Sie und Ihre Kollegen ihn spätestens, wenn er am Freudenberg ist. So ist es. Gretje van Spack und ihre Kollegen haben zufällig Zeit, reagieren spontan und sperren den gesamten Freudenberg. Molch wird festgenommen und lässt sich widerstandslos aufs Revier mitnehmen. In der Fabrik kann die Arbeit endlich weitergehen. Die Pommes-Soko, Ferraro und Helge feiern ihren Erfolg bei Gerd. Hier, eure Pommes. Aus der frisch gesäuberten Friteuse. Oh, danke, Gerd. Diese Verfolgungsjagd hat mich richtig Energie gekostet. Pommes. Wie? Ich dachte, ihr wärt mit einem geilen Ferrari unterwegs gewesen. Waren wir auch. Trotzdem, das Essen haben wir uns redlich verdient. Ich muss euch danken. Alleine hätte ich das nie so schnell geschafft. Derweil verhört Gretje van Spack rauchend Fifibert Molch in einem abgedunkelten Raum mit großem Spiegel. Herr Pfiffibert Moich, warum haben Sie das getan? Nur wegen eines Scheißgehalts? Jetzt haben Sie gar keinen Job mehr, mein Lieber. Und die Fabrik wäre sowieso geschlossen worden. Ich stand immer in Fritz' Schatten. Ich bin das Genie hinter der Schokolade. Ich musste ihm eins auswischen. Eins auswischen? Ticken Sie noch sauber? Sie hätten Ihre gesamten Kunden umgebracht. Keiner hätte mehr Ihre Genussmittel genossen. Sie hätten auch einfach mit ihm sprechen können. Ich meine, er hätte auch einfach mit mir darüber reden können. Ach, Herr Ferraro, mach dir keinen Kopf. Morgen kommt alles raus und... hör mal, Nachrichten. Mach mal lauter. Matthias Rode, guten Abend. Der Produktionsstopp beim Dorstener Süßwarenhersteller Ferraro ist beendet. Die Arbeit in der Fabrik gehe weiter. Es werde wieder produziert, sagte Fritz Ferraro. Fans der Schokoladenmarke können sich ab nächsten Montag wieder auf Nachschub freuen, heißt es. Das Dorstener Familienunternehmen gibt es schon seit... Glückwunsch, dass alles geklappt hat. Ich bin mal weg, muss noch ein bisschen Musik machen, um die Pommes bezahlen zu können. Die Tage kommt vom Fritz vorbei. Die Schoki wohl vergiftet sei. Die Pommes-Soko kriegt es raus. Und der Molch ist nicht mehr frei. Der Molch ist nicht mehr frei. Der Molch ist nicht mehr frei. Die Pommes-Soko kommt vorbei, denn der Molch ist nicht mehr frei. So ein Quatsch. Ich lade dich ein, Helge, für den Hinweis. Und hier sind 500 Euro für dich. Boah. Kauf dir was Schickes zum Anziehen. Mach einen drauf. Iss so viel Pommes, wie du willst. Herr Ferraro, Sie sind ein guter Mann. Ehrlich, ich liebe Sie. Danke. Und ihr Jungs, ihr bekommt alle Schokotickets. Und wenn Dumbo Bock hat, wird er mein neuer Chefkreateur. Oh. Dumbo! Dumbo! Kurz nachdem Dumbo sich wieder erholt hat, kommen die Burleys mit Frau Halbseit bei Gerd vorbei. Sie haben einen Plan. Na, auf die Idee hätte man aber auch früher kommen können, dass Bob vielleicht zu irgendeinem Bauern gehört. Eben nicht zu irgendeinem Bauern, sondern zu Bauer Oswald. Und der stand zufälligerweise letztens mit seinem Mastbetrieb in der Zeitung. Und wie hilft euch das weiter? Da stand, dass seine Ställe für exakt 5000 Schweine Platz bieten. Wenn da eins fehlt, können wir ihm endlich beweisen, dass er Bob laufen gelassen hat. Na dann viel Spaß beim Zählen. Pah, und wenn schon, wieso hätte Bauer Oswald Bob überhaupt laufen lassen sollen? Na, das müsstest du als selbsternanntes Genie doch eigentlich schon längst herausgefunden haben, oder? Würden Sie als selbsternannte Emanze mir dann auf die Sprünge helfen? Ja, Fuzzi, sehr gut. Pass auf, was du sagst, Freundchen. Seht euch Bob an. Für ein Mastschwein ist der viel zu dünn. Wenn er nicht frisst, weil er schön und schlank sein will, kann Bauer Oswald ihn nicht gebrauchen. Schweine mit Verstand kann er sowieso nicht gebrauchen. Und deswegen? Hat er ihn rausgeschmissen. Sehr gut, Larry. Danke, Biggie. Denkst du an heute Abend? Daraus wird leider nichts. Wir werden heute Abend mit eurer Hilfe in den Betrieb einsteigen. Moment, Moment, Moment. Warum sollten wir das tun? Weil sie uns die ganze Zeit demütigen? Nein. Die Burleys sagen, ihr habt ein bisschen Ahnung von Computern. Otti ist da ganz fit. Ihr müsst für uns an die Rechneranlage, um die Anzahl der Tiere zu überprüfen. Oder glaubt ihr etwa wirklich, wir zählen die alle nach? Und was haben wir dann nachher davon? Naja, vielleicht erwähne ich euch in einem Nebensatz. Ich werde Chefkreatur. Das können Sie schreiben. Die Jungs haben schließlich eingewilligt. Um Punkt 23 Uhr trifft sich die Gruppe am Hof von Bauer Oswald. Bob haben sie vorsichtshalber wieder bei Biggis Oma abgegeben. Auf die kann man sich verlassen. Alle da? Gut. Also wir teilen uns auf. Die Jungs gehen ins Büro und machen Ausdrucke vom Tierbestand. Das geht doch, oder? Otti? Klar, eine meiner leichtesten Übungen. Gut. Die Mädchen und ich machen Fotos von den Schweinen. Das sind ja wirklich schlimme Zustände. Ich muss mir direkt ein paar Notizen machen. Also Dreck, keine Heizung, Gestank, oh, offene Elektroanlagen. Dann los! Die Pommes-Soko verschafft sich mit Hilfe von Gonzos Dietrich Zugang zum chaotischen Büro von Bauer Oswald. So, da wollen wir doch mal sehen, was Bauer Oswald zu verbergen hat. Noch nicht mal ein Passwort hat der. Wahrscheinlich weiß der gar nicht, was das ist. So, ich bin im Stallprogramm. Guckt hier, der hat sogar eine Schweinenasen-Scan-Software. Ich habe ein Foto von Bobs Nase auf meinem Handy. Habe ich von Biggie bekommen. Vortrefflich, das scannen wir jetzt ab. Wenn Bobs Nase im System ist, wissen wir, ob Oswald ihn hat laufen lassen. Hast du's? Ja, Scanner läuft. Ha, die Nase ist eindeutig identifiziert. Bob gehört zu diesem Hof. Vortrefflich. Super, druck's aus. Läuft. Ging ja flott. Hoffentlich haben die unten ihre Fotos fertig. Ja. Peter! Jetzt seid ihr sowas von geliefert. Dachtet wohl, gegen die Bauerntrampel hättet ihr ein leichtes Spiel. Was? Dumbo, auf sie! Ah. Ah. Und jetzt raus hier. Petra! Papi! Was machst du denn da unten wieder für ein Theater? Hilf mir! Die Pommes-Soko, die Burleys und Brigitte Halbseit konnten im allgemeinen Tohuwabohu schnell mit dem Auto flüchten. Puh, das war knapp. Das kannst du wohl laut sagen. Ihr tut immer super professionell, Jungs. Und wie konntet ihr so blöd und laut sein? Jetzt reicht's aber mal, Frau Halbseit. Sie müssen auch mal sehen, welche Leistung wir hier erbringen. Für Sie und Ihren bekloppten Artikel. Außerdem sind wir es, die die Antwort auf Ihre Frage haben. Hier steht drauf, ob der Nasenscan übereinstimmt. Na und? Das sagen wir Ihnen erst, wenn wir zumindest eine eigene Infobox in Ihrem Artikel bekommen. Oh, ja, geht klar. Bobs Nase ist im System eindeutig identifiziert. Also ja. Oswald hat ihn freigelassen. Wunderbar. Geht doch. Ach, es wird ein Hammerartikel. Wir werden diesen Oswald total niedermachen. Wenn Sie sich erstmal aufs Fahren konzentrieren würden. Ein paar Tage später ist ein großer Artikel über die Burleys und ihren Oswald-Fall im Magazin Lokalgelüste erschienen. Burleys, Biggies Oma, Pommes-Soko und Brigitte Halbseit haben sich an Gerds Bude zusammengefunden. So konnten die stadtbekannten Burleys nicht nur einen spannenden Fall lösen und viele Tiere retten, sondern auch zeigen, dass sie mindestens genauso viel auf dem Kasten haben wie ihre Freunde von der Pommes-Soko, von Brigitte Halbseit. Gerade noch so die Kurve gekriegt, Frau Halbseit. Ja, ich weiß, ich bin geschickt. Herr Gimmel, machen Sie mir doch bitte eine dieser Currywürste mit Pommes. Was? Ehrlich? Ich habe auch den Fitnessteller im Angebot. Nein, nein. Also, man hat mir gesagt, Sie hätten einfach die Besten. Naja, das, na, was soll ich da sagen? Ne? Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Ne? Danke, Herr Gimmel. Jo. Und für mich eine Pommes. Aber bitte nicht diese dicken holländischen Frittjes. Apropos Holland, hat diese holländische Kommissarin eigentlich schon die Rollator- und Bobbycar-Diebstähle aufgeklärt? Nee. Das spart ihr sich bestimmt für die nächste Folge auf. Hör mal, Nachrichten. Mit Matthias Rode, guten Tag. Die Polizei hat den Dorstener Landwirt Oswald auf seinem Hof im Stadtteil Altendorf-Ulfkotte festgenommen. Wie die ehemalige Emma-Journalistin Brigitte Halbseit in ihrem Magazin Lokalgelüste berichtet, würden in seinen Schweineställen schreckliche Zustände herrschen. Es sei unhygienisch. Außerdem soll Oswald Tiere ausgesetzt haben, weil sie den Mastnormen nicht entsprachen. Dem Landwirt droht jetzt eine Tierschutzkontrolle, ein Besuch von Lebensmittelkontrolleuren und eine hohe Geldstrafe. Ja, also das hat er verdient. Entweder man kümmert sich um seine Schweine, ja, oder man macht Schnitzel aus ihnen. Ja, Bob. Ja, willst du ein Schweineschnitzel? Ja, willst du ein Schweineschnitzel? Ja, komm her. Ja, brav. Er ist so süß. Ja, süß, ne, Biggie? Fast so süß wie... Ich habe eine Idee. Larry und Biggie adoptieren Bob einfach. Hey, gute Idee. Ja, hallo? Ja, hallo.